Und danach begann ich gesund zu werden. Ich ging in ein Sanatorium, wo man mich morgens mit Massagen bearbeitete und abends auf ein Bett schnallte. Im Januar konnte ich umhergehen und im Februar durfte ich Besuche empfangen. Und alle kamen. Autoren, Kollegen und noch viele andere, die ich in London kannte. Und viele, die ich vorher nie gekannt habe. Einer kam jeden Tag und brachte mir Rosen und Fröhlichkeit. Major George Frederick Middleton Cornwallis West. Es dauerte nicht lange, bis Mr. Shaw begann, sich sehr sonderbar zu benehmen. Kann das wahr sein? Mein böser Geist sagt mir, du willst mich abservieren, weil du die Absicht hast, einen Baron zu heiraten. Bin ich beiseite geschoben, tatsächlich? Ich mag Frederick recht gern, aber ich sage, er ist jung und ich bin alt. Soll er also warten, bis ich deiner müde bin? Armer Joey, man kann gar nichts tun, deine Leiden zu lindern. Im Gegenteil, ich wünschte, dass ihr einander näher kennenlernt. Also bitte sei friedlich und komme zu einem kleinen Dinner. Wir werden Bananen und Äpfel, Mohrrübchen und Nüsschen essen und Kakao trinken. Und Charlottchen kann auch mitkommen, wenn sie nur endlich aufhören will, in mir eine mittelalterliche Hexe zu sehen. Genug davon. Ich habe soeben von der Erkrankung deiner geliebten Mutter erfahren.